Da ich die Bücher nach der Grenze hetze, den Freunden ließ, entrat ich des Gedichts. Doch führ ich meine Rauchgeräte mit, verletzend, des Flüchtlings dritte Regel habe nicht.